etwas Applaus, das merkt man hier. Allerdings ist der Applaus, den die Grünen bekommen, etwas stärker. Herr Wölfle, Sie haben ja im Vorfeld der Wahl gesagt, die Grünen werden jetzt... Werner Wölfle ist zurzeit einer der gefragtesten Lokalpolitiker im Südwesten. Der 55-Jährige ist Chef der Stuttgarter Grünen Gemeinderatsfraktion und er ist Stimmenkönig der Kommunalwahl in Stuttgart. Sein Erfolg, der Erfolg der Grünen in der Landeshauptstadt, steht im Zusammenhang mit dem Versprechen, Stuttgart 21 zu verhindern. Während CDU, SPD, FDP und Freie Wähler das Milliardenprojekt immer befürwortet hatten, sprachen sich die Grünen seit vielen Jahren gegen die geplante Tieferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs aus. Damit scheinen die Grünen die Seele der Stuttgarter getroffen zu haben. Die Grünen stellen im neuen Gemeinderat die stärkste Fraktion. Die CDU verlor einen Sitz. Nun geht es darum, ob und wann das Milliardenbahnprojekt Stuttgart 21 kippt. Wir prüfen gerade die juristischen Möglichkeiten, aber ich setze vor allen Dingen auf die politischen Möglichkeiten. Meine Damen und Herren, an Gleis 15, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Der Zug sei noch nicht abgefahren, sagt Wölfle. Trotz einer im April unterzeichneten Finanzierungsvereinbarung zwischen Bahn, Bund, Land, Stadt und Region Stuttgart ließe sich das milliardenschwere Vorhaben noch stoppen. Wölfle verweist auf eine Klausel in der Vereinbarung, wonach bei einer deutlichen Kostensteigerung ein Ausstieg aus dem Projekt möglich sei. Bei dem geplanten Bahnprojekt Stuttgart 21 soll der Stuttgarter Kopfbahnhof in einen unterirdischen Bahnhof umgewandelt und mit dem Stuttgarter Flughafen sowie der geplanten Schnellbahnstrecke nach Ulm verbunden werden. Gegen die Schnellbahnstrecke nach Ulm gibt es aus grüner Sicht keine Einwände, vielmehr gegen die Pläne in der Stuttgarter Innenstadt. Die Umwandlung und die Tunnelverbindungen zum Flughafen sollen gut 3 Milliarden Euro kosten. Bereits Ende des vergangenen Jahres prognostizierte der Bundesrechnungshof eine Kostensteigerung von über 2 Milliarden Euro. Auch von den Grünen beauftragte Gutachter kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Es sind die gleichen Gutachter, deren Zahlen letztendlich für das Aus des bayerischen Transrapid sorgten. Wir gehen davon aus, dass die Finanzierungsvereinbarung über diese Kostensteigerung, die sehr wahrscheinlich ist, dass die nicht auffängt und deswegen greift eigentlich die Ausstiegsklausel. Wölfle fordert nun erneut einen Bürgerentscheid über das Milliardenbahnprojekt und macht den Stuttgarter CDU-Oberbürgermeister Wolfgang Schuster dafür verantwortlich, dass den Stuttgartern die Mitbestimmung bislang versagt blieb. Noch am Abend der Kommunalwahl in Baden-Württemberg zeigte sich der Stuttgarter Oberbürgermeister Schuster sicher, dass das Projekt Stuttgart 21 kommen wird. Zunächst mal, es geht um ein Projekt von Bahn und Bund, ein Bahnprojekt, das ist die eine Seite, die ist entschieden, das wird die Bahn bauen. Das andere ist die städtebauliche Entwicklungschance und ich bin sicher, die Grünen werden aktiv diese neuen Chancen mitgestalten. Auch der baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger kündigte an, das Projekt weiter voranzutreiben. Die Stuttgarter Grünen hoffen nun, dass sich vor allem die Bundes-SPD gegen das Vorhaben wendet. SPD-Landeschefin Ute Vogt räumte am Wahlabend in Stuttgart ein, dass das Thema Stuttgart 21 eines war, wo wir zu wenig an Informationen vorab hatten und wo man doch hätte wahrscheinlich schon vor 10 Jahren eine andere Linie fahren müssen in der Frage, wie man die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mit einbezieht. Späte Einsichten, von denen im Moment die Grünen profitieren. Cem Özdemir, der Bundesvorsitzende der Grünen, ist Bundestagskandidat im Wahlkreis Stuttgart Süd. Özdemir tritt zur Bundestagswahl ohne Absicherung auf einer Liste an. Der im Südwesten aufgewachsene Grüne hat sein Wahlkampfthema für den beginnenden Wahlkampf gefunden. Stuttgart 21.